Hochbetrieb beim Pizzaservice. Eben bestellte ein Anrufer eine Thunfischpizza. Jetzt landet der belegte Teig im Ofen. In wenigen Minuten soll er warm ausgeliefert werden. Darüber, dass für die richtige Pizza beim richtigen Kunden der richtige Preis verlangt wird, sorgt beim Pizzaservice eine Datenbank. Vom dezenten Wirken des elektronischen Helfers bekommt der Kunde nichts mit. Unbemerkt haben sich Datenbanken in den letzten 30 Jahren in unseren Alltag geschlichen. Für den Technikhistoriker David Gugerli ist ihr Einsatz beim Pizzaservice nur die Spitze des Eisberges. Er sagt, dass die Allgegenwart von Datenbanken und Suchmaschinen unsere Gesellschaft weit stärker geformt haben, als uns bislang bewusst war. Wenn man das zugespitzt formulieren möchte, könnte man sagen, das technische Symbol der Moderne wäre das Fließband und während eben das technische Symbol der Postmoderne oder der deindustrialisierten Gesellschaft an die Datenbank wäre. Große Worte, die auf den ersten Blick übertrieben wirken. Was also meint Gugerli? An der Eidgenössischen Technischen Hochschule in Zürich hat er sich mit den Folgen des Einsatzes von Datenbanken bei der Schweizer Supermarktkette Migros beschäftigt. Wer an der Kasse seine Waren bezahlt, löst in Datenbanken eine Vielzahl von Vorgängen aus. Wenn Sie heute im Supermarkt einkaufen gehen und dann zur Kasse gehen und mit Ihrer Kreditkarte bezahlen, dann überweisen Sie nicht nur einen bestimmten Betrag, sondern die Kasse registriert ja auch sorgfältig, was Sie denn genau eingekauft haben. Gleichzeitig wird unter Umständen Ihr Kundenprofil detaillierter erfasst und Sie kriegen entweder Punkte gutgeschrieben, die Sie dazu veranlassen sollen, am nächsten Tag wieder in dieselbe Supermarktkette zu gehen. In Sekundenbruchteilen ordnen und verbinden Datenbanken eintreffende Informationen. Zum Beispiel die Information, dass an der Kasse ein T-Shirt bezahlt wurde. Ist eine bestimmte Anzahl von Hemden verkauft, leert sich das Hauptlager. Die Datenbank meldet rechtzeitig, dass neue zu nähen sind. In den Ländern Asiens machen sich Arbeiter daran, neue Hemden zu produzieren. Werbung, Verkauf, Produktion, Transport und Lagerung. Alle Schritte der Kette werden von Datenbanken exakt aufeinander abgestimmt. Diese Möglichkeit, unterschiedliche Daten frei miteinander zu verknüpfen, war Datenbanken allerdings nicht von Anbeginn gegeben. In seinem jüngst veröffentlichten Buch Suchmaschinen – Die Welt als Datenbank schildert Gugerli die Kontroverse, die die beiden Informatiker Charles Bachmann und Edgar Cott in den 60er Jahren führten. Oberstes Gebot war damals der sparsame Umgang mit Speicher- und Rechnerkapazitäten. Um Effizienz bestrebt, entwarf Charles Bachmann die sogenannte hierarchische Datenbank. Es ist ja auch so, dass man für bestimmte Datenbankabfragen gar nicht die grenzenlose Freiheit benötigt. Man sucht vielleicht immer wieder dasselbe, man sucht nur Telefonnummern. Wenn es um die Erfüllung eines solch eng definierten Zwecks ging, erwies sich Bachmanns hierarchische Datenbank als wirkungsvoll. Wenn aber einem Namen nicht nur eine Telefonnummer, sondern auch eine Adresse und eine Liste von Einkäufen zugewiesen werden sollte, wurde es problematisch. Wenn Sie aber neue Abfragen machen, dann fordert das eine genaue Kenntnis der Speicherform. Sie müssen wissen, wo die Daten abgelegt sind auf dem Harddisk, müssen die Adresse kennen und brauchen einen Programmierer, der Ihnen dann den Zugriff auf diese Daten ermöglicht. Bachmanns starrer Datenbankarchitektur setzte Edgar Cott das flexiblere Konzept der relationalen Datenbank entgegen. In einer relationalen Datenbank werden unterschiedliche Daten in unterschiedlichen Tabellen abgespeichert. Der Clou dabei ist, dass die Daten der jeweiligen Tabellen in neuen Beziehungen zueinander gestellt werden können, ganz nach Bedarf des Anwenders. Während Ted Cott als Mathematiker eine saubere Angelegenheit bauen wollte, eine Datenbank, die auch für Abfragen offen steht, die zum Zeitpunkt des Aufbaus der Datenbank noch gar nicht im Raum standen. Er sprach von Data Independence und User Independence und war überzeugt davon, dass man mit einer sehr strikt durchgearbeiteten Architektur in der Lage sein sollte, auch zukünftige Abfragebedürfnisse zu befriedigen. Das heißt, neue Verbindungen zuzulassen zwischen einzelnen Datenbankbestandteilen. Zunächst allerdings funktionierte Cotts Idee nur auf dem Papier. Erst im Laufe der 80er Jahre wurde die Computerhardware leistungsfähig genug, um seine Idee praktisch umzusetzen. Der reibungslosen Verbindung unterschiedlicher Daten im Rechner sollte in der realen Welt die Verbindung von Waren, Dienstleistungen und Menschen folgen. Nach Googerly begann der Epochenbruch von der Industrie zur Dienstleistungsgesellschaft im Computerprozessor. Man kann ja die 60er, 70er Jahre wirklich als das Zeitalter des Aufstiegs der Dienstleistungsgesellschaft, der Deindustrialisierung bezeichnen. Es ist eine Zeit, die wegkommt von den starren Ordnungsprinzipien der Moderne, für die ja der starre Takt des Fließbands, ironisiert dann bei Chaplin 1936 Modern Times, steht, eine Zeit, die klare Hierarchien, feste Befehlsketten kennt, hin zu einer Zeit, die auf Flexibilität setzt, Auswahlmöglichkeiten schafft, die bislang nicht vorhanden waren. Und Stichwörter dafür wären dann etwa gleitende Arbeitszeit, jeder arbeitet dann, wenn es für ihn am besten ist, oder auch die Projektförmigkeit der Arbeit in Industrien und in Dienstleistungsbetrieben. Die Welt, die auf diese Weise durch Datenbanken ermöglicht wurde, erscheint als paradox. Der zunehmenden Individualisierung persönlicher Lebensverhältnisse steht eine verstärkte Globalisierung der Warenproduktion entgegen. Die Folgen sind weitreichend. An die Stelle langfristig planbarer Lebenswege tritt zunehmend die flexibilisierte, ständig sich fortbildende Ich-AG. Wer also heutzutage wegen eines dringenden Projektabgabetermins Überstunden machen muss und nicht mehr zum Einkaufen von Lebensmitteln kommt, muss dennoch nicht hungern. Denn darüber, dass der Pizzaservice die richtige Pizza zur richtigen Adresse liefert, sorgen Datenbanken.